Okay, jetzt blasen wir den Kerl ein. Weg. Wir blasen diesen Kerl weg, klar? Meinetwegen. Soll ich da drauf drücken, oder was? Mein Geduldsfaden ist gerade gerissen. Ich habe Was geht Ihnen so kurz vor Ihrem Tod noch durch den Kopf? Ach, Lord, Tod.